Auf des Soldatenknien steht ein Kochgeschirr. Er sticht heraus mit einem Löffel Grütze. Ein kleiner, bleicher Junge schlingt und spielt danach mit einer Rotarmistenmütze.